als einst Noah mit den Söhnen, also Japhet, Sem und Ham, anfing in Arabien Sauen, an der Arche festzubauen, ahnt ihr, wer da helfen kam? Adler, Alke, Albatrosse, Alligator, Affe und, aus Arabien, edle Rosse, auch ein armer alter Hund. Alle Tiere aus dem alten Asien und Afrika, alle Arten und Gestalten, alle waren da.